Bitişen. Guten Tag, mein Name Guten ist Polat. Ich bin hier auf dieser Station als Assistentin tätig und würde gerne Ihnen mit einem Anamneseaufnahmegespräch führen. Sind Sie Ja. damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, es guckt jemand nach mir, ja. Okay. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, werde Evet abi. ich Ihnen Ihre persönlichen Daten erfahren. Erstmal, wie heißen Sie denn? Ich heiße Brigitte Mhm. Meister. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ja, Brigitte Ja. Doppel-T-E. Brigitte. Und der Familienname ist Meister. Meister. M-E-I-S-T-I-R. Meister, genau. Ne? I oder mit R? ER am Meist Ende. R. Wie der Bürgermeister, nur ohne Ja, Bürger stimmt. vorne. Frau Ja, Meister, stimmt's? ja. Okay, Frau Meister, wie alt sind Sie? Ich bin 57 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 15.08.65. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter. Und wie viel wiegen Sie in letzter Wie Zeit? 62 Kilo noch. 60 Kilo. Okay, Herr Frau Meister, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich helfen? Ja, ich habe solche heftigen Schmerzen in der linken Leiste. Also, das wird immer schlimmer. Und die Schmerzen, die strahlen auch so aus und in das ganze linke Bein. Und das ist mir alles ein bisschen unheimlich. Wobei ich muss dazu sagen, ich hatte vor 4 Wochen eben eine Operation. Und zwar ist mir am Bein ein Melanom entfernt worden. Und da sind auch die Lymphknoten in der Leiste entfernt worden. Und dass es da jetzt wieder wehtut, das macht mir natürlich Angst, ne? Deswegen habe ich gedacht, ich komme gleich vorbei. Ja, diese Beschwerden steht in der linken Leiste. Ja, Nur genau. Ausstrahlung in den ganzen linken Linke Bein. Bein, ja. Wo haben Sie haben diese Beschwerden angefangen? Wann? In der Leiste. Entschuldigung, wann haben die Beschwerden Ach, wann? angefangen? Eigentlich hat das gestern angefangen. Und dann bin ich auch gleich gekommen. Sie haben gut gemacht. Wie können Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Sind Sie eher dumpf oder drückend, klopfend? Vielleicht am ehesten drückend, brennend, aber es krampft auch so, ne? Also das fährt immer so rein, das sind immer so Attacken, ne? So krampfartig. Die Schmerzen gehen manchmal weg. Ja, das sind so Wellen, aber es wird eigentlich immer schlimmer seit gestern. Ja, verstanden. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ja, bei Bei Bewegung werden sie Bewegung. ein bisschen höher. Wenn ich mich schone, wenn ich mich gar nicht bewege, dann geht das, aber man kann ja nicht immer nur still sitzen, ne? Ja, wenn Sie sitze oder hinlegen, würden diese Schmerzen verbessern? Ja, dann ist es nicht ganz so unangenehm. Aber wenn ich rumlaufe, ist es ganz unangenehm. Und was mir auch aufgefallen ist, ich kriege so schlecht Luft. Und das ist auch so, das wird auch schlechter. Wenn ich mich ein bisschen anstrenge, was weiß ich, hier nur der Weg bis zum Krankenhaus, da musste ich schon so pusten, ne? Und wenn ich dann erstmal wieder sitze, geht es besser. Diese Luftnot beginnt mit dieser Beschwerden oder? Ja, das hat zusammen angefangen, ja. Erinnert Sie sich, gibt es etwas, das diese Schmerzen verlindert oder Ja, verstärkt? wenn ich Ruhe gebe, ist es halt besser, und wenn ich rumlaufe, ist es schlechter. Okay. Haben Sie Fieber oder Stuhlfrost? Also mir ist nicht warm. Also Schüttelfrost habe ich auf keinen Fall gehabt. Und Fieber, ich fühle mich auf keinen Fall fiebrig. Oder leiden Sie unter Schweiß, kalten Schweiß? Nö, eigentlich nicht. Nein. Hatten Sie einen Unfall? Einen Unfall hatte ich nicht, nein. Haben Sie in der letzten Zeit zu oder abgenommen? Ja, ich habe ja so 4 Kilo abgenommen ungefähr. So, mit welchem Zeitraum? Ja, das ist so 2 Monate. In 2 Monaten haben Sie 4 Kilo abgenommen. Ja, und dabei esse ich eigentlich ganz gut. Wie ist Ihr Appetit? Ja, zurzeit ist er nicht so gut, aber eigentlich habe ich immer ganz gut gegessen. Aber Gut. naja, gut, ich hab dann ja auch eine Chemotherapie angefangen. Und da ist mir natürlich immer schlecht geworden. Und in der Phase konnte ich dann nicht so gut essen. Insofern ist es auch nicht erstaunlich, dass ich abgenommen habe, ne? Ja, Sie haben schon erwähnt, dass Sie wegen Melanom operiert wurden. Bis wann haben Sie diese Krankheit? Hatten Sie diese Krankheit? Vor 4 Wochen war die OP. Meine ich Melanom? Ja, das ist vor 4 Wochen ist es operiert worden. Da hat man es, also 6 Wochen vorher hat man es, oder also vor 6 Wochen hat man es festgestellt. Ne? Okay, und Sie haben schon gerade gesagt, auch Sie eine Chemotherapie Ja. bekommen Ja. haben. Wann haben Sie bekommen? Ja, wir haben vor 2 Wochen angefangen. Und haben Sie gerade, nehmen Sie gerade in diese Also ich hab das Chemotherapie? auf dem Zettel. Ich weiß nicht wieder, wie die Sachen heißen. Ich habe da so einen Plan, den habe ich aber jetzt in der Eile nicht mitgenommen. Was ich nehme, da müssen Sie vielleicht bei meinem Hausarzt anrufen, ne, welche Ja. Medikamente das sind. Ja, ich kann Ihre Hausarzt anrufen. Leiden Sie unter Übelkeit? Ja, schlecht ist mir zurzeit, ja. Seit wann leiden Sie? Ja, ich denke mal, das hängt vielleicht mit der Chemo zusammen, ne? Dass Ja. das so. So in seit 2 Wochen. Mussten Sie sich übergeben? Nee, das zum Glück nicht. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nö, das eigentlich nicht. Nö. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig ist mir auch nicht, nein. Haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen? Ja, so also schlafen ist es zurzeit nicht so das Wahre. Das stimmt. Ja, also ich kann nicht gut schlafen, weder gut einschlafen noch durchschlafen. Und ja, also Seit ja, wann? was? Bitte? Seit wann Ah, haben das Sie ist diese bestimmt schon Probleme? jetzt 6 Wochen oder 8 Wochen. Eigentlich ja, vielleicht so seit ich diese Diagnose weiß, dass mich das doch so ein bisschen umtreibt, ne? Ich verstehe. Haben Sie Herzklopfen oder Herzstolpern? Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen. Nein, also vom Herzen her habe ich eigentlich keine Beschwerden. Frau Meister, jetzt möchte ich über Vorerkrankungen Frage stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder Nee, sowas habe ich alles nicht. Schilddrüsendysfunktion? Nö, eigentlich bin ich sonst ganz gesund, nur dieses dumme Ding da. Ne? Haben Sie nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein? Ja, ich nehme jetzt Ibuprofen 400 gegen Schmerzen, aber wie gesagt, mit der Chemo, was ich da genau bekomme, Ja. das ist noch alles so neu, das weiß ich noch nicht, wie das heißt. Kein Problem. Ich kann Ihren Hausarzt Das ist gut. erfahren. Aber ich habe nicht verstanden, wie viel Milligramm für Ibuprofen? 400. Nehme ich dreimal eine. Ist das geholfen? Hat das geholfen? Ja, jetzt also bei diesen Schmerzen hier hilft es eigentlich nicht mehr so richtig. Nichts geholfen. Oder Nein, also wie? die Schmerzen sind in der Leiste sind trotzdem so heftig und diese ausstrahlenden Schmerzen. Und insofern, das hat jetzt dafür nicht so viel gebracht. Aber für das Bein ist es natürlich, dafür die Wunde und so, da war das schon gut, dass ich das hatte. Okay. Ist bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Ich wüsste nicht, dass ich auf irgendwas allergisch bin. Bisher habe ich sowohl Medikamente als auch Essen immer alles gut vertragen. Ja, gut. Das ist besser. Sind Sie völlig geimpft? Gegen Corona, meinen Sie, bin ich komplett geimpft. Ja, bin ich dreimal geimpft. Ja, super. Frau Meister, möchte ich wieder zurück zu Ihrer Beschwerden kommen? Sie haben gerade erwähnt, diese Beschwerden in den linken Bein ausstrahlen. Ja. Aber bis welche Bereich? Ja, Bis also im Knie oder bis Oberschenkel, Fuß? von der Leiste so in den Oberschenkel rein. Haben Sie bemerkt, dass die linken Bein geschwollen hat? Geschwollen ist? Nein, das Bein ist nicht geschwollen. Nein, das ist, also ist, habe ich nicht gesehen. Diese Schmerzen in Oberschenkel, auf der Oberschenkel. Ist der Schmerzcharakter auch drückend? So dumpf, ja. Ja. Okay. Ich möchte, ja. Haben Sie regelmäßige Zyklus? Ja, ich bin schon in Oder den Wechseljahren. ja, sind Sie oder Wechseljahre? Ja. Ja, Frau Meister, rauchen Sie? Nee, geraucht habe ich noch nie. Das ist auch gut so. Ja, gut. Trinken Sie Alkohol? Ganz gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein oder mal ein Glas Sekt, wenn was zu feiern ist. Aber zurzeit habe ich auch keinen Alkohol getrunken. Nee. Okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Sie meinen irgendwie Heroin oder Koks oder so? Nee, nee, Ja, damit, das habe ich noch nie probiert. gut, diese Frage nur Routinefrage, deswegen musste ich fragen. Frau Meister, ist in Ihrer Eltern oder Familie eine chronische Erkrankungen bekannt? Ne, ob das Zum jetzt Beispiel chronische Erkrankungen sind, mein Vater, Bluthochdruck ja, oder nee, sowas, Herzkrankheit. ja, meine Mutter hatte einen Apoplex, die ist gelähmt und sitzt im Rollstuhl und Beide Beine gelähmt, oder? nee, nee, halbseitig, halbseitig, ne? Und mein Vater, der ist nicht alt geworden, der ist an Lungenkrebs gestorben. Also, wann ist er verstorben? Sie meinen, wie alt er war? Ja. Er ist 76 Jahre alt geworden. Wegen woran, Entschuldigung, ich habe verpasst, woran ist er Er hatte gestorben? Lungenkrebs. Lungenkrebs. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja. Ist sie gesund? Die ist weitgehend gesund, ja. Gut. Frau Meister, was sind Sie von Beruf? Ich arbeite bei der Stadt im Einwohnermeldeamt. Deswegen ist das auch wichtig, dass ich geimpft bin, weil ich natürlich viel Kontakte habe, ne? Ja, stimmt. Viele Menschen kommen Ja. hier. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Eine Tochter habe ich ja. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Wir wohnen alle zusammen, ja. Super. Okay, Herr Meister. Ich habe meinerseits alle Fragen gestellt, Ja. aber möchten Sie etwas hinzufügen? Ah, ich habe Ihnen ja eigentlich alles erzählt, also dass es mir jetzt gerade schlecht geht, dass ich diese Schmerzen habe. Von der Vorgeschichte habe ich Ihnen erzählt. Ich will jetzt eigentlich nur gerne wissen, was dahinter steckt und ob ich mir da Sorgen machen muss, ne? Ja, erstmal muss ich, ja, ich verstehe Sie, dass Ihre Beschwerden so schnell wie möglich wissen möchten. Aber jetzt kann ich nichts genau sagen, ohne körperliche Untersuchung und ohne Diagnostik. Deswegen werde ich jetzt körperlich untersuchen. Danach Ultraschall durchführen auf Ihre linken Leiste. Dann nehme ich einen Blut ab. Dann nehmen Sie Wenn, Blut ab. Okay, ja. ja, wenn ich alle Ergebnisse bekomme, besprechen wir nochmal und über Ihre Diagnose Okay, ja. sprechen. Gut. Alles klar. Okay. Ich habe einmal Fragen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, die sind bei 5. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, Nochmal, was? Leistungsverlust? Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Unruhe, Müdigkeit, Kraftlosigkeit oder und so weiter haben? Ja, so ein bisschen unruhig und nervös bin ich natürlich schon, alleine schon wegen der Diagnose, aber auch wegen der familiären Situation, wo es gerade ein bisschen Probleme gibt. Aber das würde ich sagen, ist nicht neu. Das, Okay. ja. Wenn Sie Chemotherapie bekommen, geschieht noch etwas zur selben Zeit? Noch eine andere Nasenbluten, Therapie? Nein. Nasenbluten zum Nein. Beispiel. Das ist operiert worden und diese Chemo soll eigentlich so zur Sicherheit sein. Ich habe ja eine Frage. Ja. Sie wurden Lymph oder Ihre Lymphknoten wurden entfernen. Entfernt, ja. Entfernt auf Ihre Bein Am oder Bein, ja. welche Bein? Am linken Bein. Linken Bein. Da, wo das Melanom auch war. Ihre Wunde gerötet, geschwollen oder warm sind. Eigentlich sah die Wunde immer gut aus. Okay. Warum Sie haben unsere Notfallambulanz gegangen? Gute Frage. Ihre Ja. Hausarzt, oder Der Onkologie. ist im, der Hausarzt ist im Urlaub und das hat halt gestern angefangen und dann bin ich gleich heute Morgen losgelaufen. Diese Schmerzen Und plötzlich angefangen haben die Sie? haben gestern angefangen, ja, ziemlich plötzlich. Plötzlich. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie Kraftlosigkeit im linken Bein oder Kribbeln oder Taubheitsgefühl? Das ist, nee, ist nicht beschrieben. Nein, habe ich nicht. Frau Nalan, können wir anfangen? Arsatzgeschichte. Ja. Gut. Kann Schön. ich machen. Hallo, guten Tag, Ja. Frau Oberärztin. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde Ihnen diese Patientin vorstellen. Hätten Sie Zeit? Ja, klar. Ja. Die 57-jährige Patientin stellte sich bei uns wegen heftiger Schmerzen in linken Leiste mit Ausstrahlung in ganze linken Bein vor oder ganze Oberschenkel vor. Die Schmerzen hat seit gestern angefangen und die Schmerzen haben seit gestern angefangen und wird immer schlimm verschlimmert. Die Patientin berichtete, dass die Schmerzen drückend und krampfartig sind Ja. und auch bewegungsabhängig. Auch die Patientin klagte über Dyspne wegen dieser Schmerzen. Wirkte sie denn irgendwie atemnötig? Also hatte Ja. sie entsprechende Symptome? War sie Ja. kurzatmig oder hatte sie blaue Lippen oder irgendwie so? Ja, habe ich nicht gefragt. Ah, okay. Und ja, okay, gut, weiter. Die Patientin sagte, dass diese linken Bein keine Schwellungen, keine Kribbeln oder keine Taubheitgefühl bemerkt. Mhm. Ungefähr vor 4 Wochen wurde die Patientin wegen Melanom operiert. Wo war das lokalisiert? In linken Bein. Okay, ja. Auch während der Operation wurden Lymphknoten entfernt. Okay. In dieser Zeit, dieser Bereich. Ja, als vegetative Anamnese ergab ja, Gewicht Abnahme 4 Kilogramm in 2 Monaten, auch okay. Nausea, aber wegen Chemotherapie. Mhm. Und Schlafstörungen seit 6 Wochen. Mhm. Ansonsten ist unauffällig. Mhm. Als Vorerkrankungen findet sich keine unbekannt. Ja, außer der erwähnten Malignomerkrankung, ne? Ja, Malignomerkrankung. Mhm. Die Patientin nimmt oder hat vor bis oder 2 Wochen eine Chemotherapie eingenommen. Jetzt nimmt wegen dieser Schmerzen Ibuprofen 400 Milligramm ein. Mhm. Wie oft? Einmal morgen. Mhm. Die Patienten, ja, ich habe gerade erwähnt, sind wegen Melanom operiert worden im linken Bein und keine Allergie ist bei ihr bekannt. Die Patientin ist gerade im Wechseljahr. Sie ist nicht Raucherin und trinkt gelegentlich Alkohol. Bei der Familienanamnese hat ihre Mutter Apoplexie, deswegen sie ist im Rollstuhl angewiesen. Auf einen Rollstuhl angewiesen? Ja. Ah ja, okay. Hm. Also hat sie Folgen von dem Apoplex. Apoplex, genau. Mhm, ja. Mhm. Ihr Vater ist wegen Lungenkarzinom gestorben. Mhm. Die Patientin hat eine Schwester und sie ist gesund. Mhm. Die Patientin ist ein Meldeamt in Stadt. Ist bei der Stadt beschäftigt, bei einem Amt. Ja, von Beruf. Sie ist verheiratet und eine Tochter. Mhm. Wohnen mit ihrer Familie zusammen. Sie wohnt mit der Familie zusammen, okay? Mhm. Ja, ja, nach diesen anamnestischen Angaben deutet am ehesten Lymphdrainage-Verstopfung. Ach, Lymphstau. Ja. Aber das Bein ist nicht geschwollen. Sie hat gesagt, das Bein ja, ist nicht geschwollen, ne? Deswegen, dann habe ich diese Erkrankungen ausgeschlossen, aber was könnte es denn noch sein? Linken Leiste. Ausstrahlend ins Bein und sie hat Dyspnoe. Weiß ich nicht, Lungen. Luftnot. Und sie hat ein Melanom als Vorerkrankung. Das sollte man sicherlich auch noch mit in Betracht ziehen. Ja. Was kann das denn blöderweise machen? Sie könnte Anämie haben. Zum Beispiel, ja. Aber erwähnt war schon die Frage, ob sie eine Wundentzündung hat, ne? Dass da irgendwas ist, ja. Aber was könnte denn noch sein? Sie hat Schmerzen in der Leiste und im Bein und sie hat sie hat Dyspnoe. Und man weiß ja immer nicht so genau, wie schnell das Melanom operiert worden ist. Ne? Also wie lange sie das schon hatte. Vielleicht Metastase. Ja. In die Richtung, also ist zumindest der Fall angelegt, ja. Ja, genau. Die vermuten hier, dass sie möglicherweise eine Filialisierung hat, ne? In die Knochen und in die Lunge. Könnte sein. Gut. Ja. Was machen Sie denn, wenn Sie die Patientin untersuchen? Bei der körperlichen Untersuchung. Worauf achten Sie? Ja, ich muss auf die Leistebereich und Wundbereich beachten. Auf alle Fälle, ja. Also inspizieren, klar. Was könnte da sein? Auch ich werde Puls tasten. Pulse tasten, ja. Schadet nie. Vielleicht Druckempfindlichkeit in der Leiste testen. Also einfach palpieren, ob da irgendwas zu tasten ist, ob da noch ein geschwollener Lymphknoten ist oder sonst irgendwas. Ne? Ja, palpieren. Und dann, was könnte man, worauf sollte man sicherlich noch achten? Pulse, haben Sie schon gesagt. Welche Pulse? Femoral. Arterie. Ja, genau, die Fußpulse. Ne? Und dann eben auch gucken, ob tatsächlich kein Beinödem da ist. Ne? Sie hat ja selber gesagt, da ist nichts, aber vielleicht hat sie das auch einfach nur nicht bemerkt, ja. Was ist denn eine relativ simple Methode, um zu gucken, ob das Bein dicker ist? Eine Messung. Ja, genau, richtig. Ja, ne? Das gute alte Zentimetermaß an einer bestimmten Stelle gucken und schauen, ob die beide gleich dick sind. Ne? Vergleichen, genau. Ja. Ja, das sind so Sachen, die man in der körperlichen Untersuchung. Ja, und was machen Sie denn noch wegen der Dyspnoe im Rahmen der körperlichen Untersuchung? Ich veranlasse einen Röntgen-Thorax. Bei der körperlichen Untersuchung. Was machen Sie denn erstmal? Ach so, ja, ja. Ja, auskultieren. Ja, muss, Sie horchen die ab, ne? Genau. Ja, natürlich. Ja. Ne? Ja. Und, gibt es pathologische Geräusche oder genau. Verminderung? Genau. Hat. Ja. Und was würden Sie jetzt apparativ relativ zügig machen? Ja, für Dyspnoe ja, werde ich einen Röntgen-Thorax. Aber von der Diagnostik her, was könnte man denn da erstmal noch machen? Für Luftnot oder Kapillärfüllung? Nee, nee, ich meinte die Sauerstoffsättigung. Ja? Ja, das ist genau. Ja eine relativ leichte Übung, mal zu gucken, ob die bei ihrer Dyspnoe genug Luft kriegt. Ne? Ja, und genau. Das kann man ja schnell checken. Gut, und was machen Sie mit der Leiste technisch? Ultraschall. Jawohl. Mit, der Ultraschall. Genau. Beurteilen. Gucken Sie nur in die Leiste oder wo gucken Sie noch hin? Ich schaue beidseitig Leiste. Auf alle Fälle, beide Seiten, klar, immer im Seitenvergleich, ja. Und was gucken Sie noch? Oberschenkel. Den Oberschenkel, genau. Und vielleicht können Sie ja auch noch... Popliteralbereich. Ja. Ja, aber was würden Sie noch machen, wenn Sie vermuten, die hat irgendwas im Rahmen ihres Melanoms irgendeine Filialisierung. Was würde man da sicherheitshalber auch mal eben gucken? Einmal über den Bauch, ne, mit dem Sono. Ja, stimmt. Ne, dass man guckt, ob da irgendwo was Auffälliges ist, freie Flüssigkeit genau. Oder irgendwie sowas, ne? Ja, okay. Gut, Sonoabdomen, Ingualbereich, Röntgenthorax. Was machen Sie im Labor? Ja. Im Labor werde ich Blutbild, CRP, normale Leberwerte, Nierenwerte. Ja, so. Also Blutbild, CRP. Wir müssten vielleicht nochmal die Thrombose ein bisschen ausschließen. Da könnte man nochmal den Dedimer bestimmen. Ja, stimmt. Ja? Und was haben wir denn hier noch? Ja, das sind so die Hauptsachen, ne? Und ja, die hier haben ja noch so als Differentialdiagnose, dass die möglicherweise irgendwie Probleme mit der Niere hat. Ja, wenn es von der Leiste strahlt, nicht so ganz auszuschließen, zumindest. Deswegen haben die jetzt hier zusätzlich noch einen Urinstatus empfohlen. Genau. Naja, also ich weiß nicht, also finde ich, liegt jetzt nicht so wahnsinnig auf der Hand, aber gucken kann man ja mal. Ne? Okay. Gut. Ja, womit fangen Sie an? Mit der körperlichen Untersuchung. Ja. Ja, okay. Und ja, dann nehmen Sie die Patientin auf, oder? Ja, ich nehme diese Patientin auf, weil sie Metastase haben könnte. Haben könnte, genau. Ja, ja. Gut, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei der Patientin rauskommt. Ja, über die Untersuchungsergebnisse, und dann können wir die ja auch nachher noch zusammen besprechen. Alles klar, gut. Ja. Okay. Ja. Was mir aufgefallen ist, Sie haben sprachlich noch ein bisschen Probleme. Ne? Sie, ja, weil Sie, ich sehr angestrengt. Ach je, ja. Ja, und zwar, manchmal lassen Sie die Artikel weg. Ne? Und mit Ausstrahlung in ganze linke Oberschenkel. In den ganzen linken Oberschenkel, ja. Oder also die Patientin ist in Wechseljahren. Die Patientin ist in den Wechseljahren. Ja. Mhm. Also ja, das sind keine schlimmen Sachen, man versteht das trotzdem, ja. Aber es ist sprachlich noch ein bisschen unsicher, würde ich sagen. Aber für die erste Anamnese fand ich es eigentlich wirklich okay. Und sie haben sich wacker geschlagen mit dieser ja wirklich etwas komplizierten Patientin. Der ist ja, dass eigentlich unser Schema nicht so gut passt, weil die ja mit ihrer vorhandenen Diagnose schon mal reinplatzt. Ja? Die kommt ja nicht als unbeschriebenes Blatt, sondern die sagt ja schon mal, bang, ich habe diese Beschwerden, aber ich hatte vor 4 Wochen diese Melanom-Operation. Das ist natürlich eine bisschen untypische Situation, ne? weil das ja eigentlich schon einen auch in so eine Richtung so ein bisschen lenkt und weil das ja auch schon bedingt, dass diese Patientin vorbehandelt ist, logischerweise. Ja, normalerweise, wenn ich Anamnese erhoben habe, ja, konnte ich nicht Diagnose oder Verdachtdiagnose finden. Deswegen konnte ich nicht richtige Frage direkt stellen. Ich musste vielleicht ein bisschen denken. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Düsseldorfer Fall, ne, Herr Gündüz? Birgit Meissen. Ja, klar. Düsseldorfer Fall, ne? Ja, das ist tatsächlich ein Düsseldorfer Fall. Ich weiß nicht, mit welcher Aktualität, aber das ist jedenfalls eine klassische Düsseldorfer Patientin. Und diese Situation ist eben ein bisschen anders als bei den anderen, weil sie mit der Diagnose schon kommt und nur die akuten Beschwerden noch dazu hat. Also wie gesagt, die Anamneseaufnahme fand ich eigentlich ziemlich gut. Das war, wie gesagt, ein bisschen unsicher in der Sprache, aber okay. Und in der Präsentation ist es noch nicht ganz flüssig, sagen wir mal so. Ne? Ja. Was will man beim ersten Mal erwarten? Also ne, Wunder dauern etwas länger. Ja, aber wann haben Sie Ihre Prüfung? Wissen Sie schon? Ja, 12.9. Wann? 12.9. Oh, ja, okay. Ja, dann werden ja, wir werden noch die eine oder andere machen, würde ich mal sagen. Zusammen ne? Mit Tür? Ja. Ach, die beiden haben zusammen. Ja, okay, ja, gut. Ja, ja. Meine Prüfung auch 12. September. Ja, okay. Da ist irgendwas am 12. Irgendwas ist am 12. September. Ne, fällt mir noch ein, ja. Okay, also Ihre Prüfung auf alle Fälle, ja. Gut, wir machen davor noch ein paar Anamnesen, Herr Gündüz. Ne?